Mann, die Füße aus der Suppe, die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalamonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Mein alter Chef hat mir eine Menge an Weisheiten mit auf den Weg gegeben und eine davon lautete: Wo immer Dreck liegt, kommt automatisch mehr Dreck dazu. Das kann man sehr gut bei illegalen Müllkippen beobachten, das klappt aber auch sehr zuverlässig in Düsseldorf und da gerade in der Innenstadt. Exemplarisch möchte ich da einmal den Stresemannplatz erwähnen. Dort stehen mehrere Glas- und Papiercontainer. In diesem Jahr sind sogar noch einmal zwei neue große Papiercontainer dazugekommen. Nutzt aber nur gelegentlich etwas. In dieser Woche war nämlich Pappmannshausen. Das alleine ist ja nicht schlimm, aber einige unserer Mitbürger verwechseln dann gerne Pappe mit Sperrmüll und Hausmüll aller Art, sodass der Bereich des Stresemannplatzes in dieser Woche einem ländlichen Szenario entsprach. Es sah nämlich aus wie in einem Schweinestall. Auch wenn mit dem Auszug von Donald Trump... Ja, ist ja gut. Wenn mit dem Auszug von Donald Trump aus dem Weißen Haus in naher Zukunft gerechnet werden muss. Nein, das war er garantiert nicht. Ja, ist ja gut, Donald. So einen Dreck und Müll hat er vielleicht unters Volk gebracht. Ja, aber garantiert nicht über 4 Jahre im Weißen Haus gehortet. Apropos Horten, trotz Corona gibt es in diesem Jahr viele gute musikalische Neuerscheinungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf. Oh, no! Doch, von der Twin Comedy. Wir beginnen allerdings mit dem Song des Jahres 2020 von der Gruppe Rosenkreuz und danach gibt es fantastische Rockmusik von den Cats in Space. Die spielen wie eine 70er-Jahre-Mischung aus ELO, Deep Purple oder Queen. Einfach nur galaktisch gute Laune-Musik. Wonderful Radio London. We'll be right back. to be the answer, I used to be the key. My mystery was just a part of what they couldn't see. No matter what they thought about my level of control, they don't know how I can suck the life away from what I take. The reason you get inside, there is a rising flame, 'cause my collection's calling for another change. An meinen Körper lasse ich keinen Schnickschnack. Da nehme ich lieber Hackmack. Huckmuck. Hackmack. Hackmack. Hackmack. Huckmuck. Wenn Sie lieber Musik hören wollen als Unfug, Huckmuck, sind Sie auf der 104,2 bestens aufgehoben. Musik aus Flingern Nord. Oh yeah. Hier sind die Kalten. Wir haben heute im Angebot zweifach gedämpfte Teigtaschen mit Klappen und Flischen Heidelbeerpfannkuchen. Danke, ich hätte vorab ein stilles Wasser und den Heidelbeerpfannkuchen. Und ich einen Kühlbiskellentee. Sie meinten einen Kühlbiskellentee? Ja, sagte ich doch, einen Kühlbiskellentee. Nein, der Hell. Sie sagten Kühlbiskellentee? Also. Jetzt richte ich doch nicht gleich so auf. Garçon, das ist alles. Sie können jetzt gehen. So, und wir beide schauen mal in die Karte. Ich war hier vergangene Woche mit Dr. Gurkenwasser. Da hatten wir die 45 B. Mit Dr. Gurkenwasser? Aber mir hattest du doch erzählt, du warst mit Dr. Wellenreuther hier und ihr beide hattet die 26. Also ehrlich, ob 45 B oder 26, das ist doch egal. Also auch mal ganz ehrlich, ich mag es nicht, wenn du mich belügst. Für mich ist es schon ein großer Unterschied, ob du die 45 bestellt hast oder die 26. Womöglich hattet ihr in Wirklichkeit die 68. So, bitteschön, ein stilles Wasser, ein Kühlbiskellentee und ein Heidelbeerpfannkuchen. Haben Sie schon gewählt? Also, ich hätte gerne die 8, die 13 und die 25. Du hast die Zusatzzahl vergessen. Wie bitte? Mich hier vor dem Kellner so zu kompromittieren, das ist ein Fauxpas. Ein Fauxpas? Ausgerechnet Dr. Gurkenwasser. Ich verachte dich dafür. Und ich verneine dich. Du, ich schmeiße dir gleich den matschigen Heidelbeerpfannkuchen mitten ins Gesicht. Aber meine Helen. Ich bin nicht ihre Helen. Also ich hätte dann doch lieber die 9, die 13 und die 34. Ach, auf einmal nimmst du die 34. Ja und? Weil ich immer die 34 nehme. 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo? 34, 34. Hallo Sie, was rufen Sie denn da die ganze Zeit? Ja, hier steht doch, Taxi, Ruf 3434. Halten Sie sich nicht mit unnützen Dingen auf. Schalten Sie lieber sofort ein bei Musik aus Flingern Nord. highly successful sound of wonderful Radio London. Du kommst jetzt in die Hausverwaltung. Aber Chef, das kannst du nicht sein. So kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, da... Kein Bierwuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf, bei Musik aus Flingern Nord. Darf ich Ihnen die Türe aufhalten, gnädige Frau? Danke, Strzelewski. Also, Herbert, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass du mich nach über 35 Ehejahren einmal mit ins China-Restaurant begleitest. Wie kommt das eigentlich? Ich hatte einfach mal Lust auf Sushi. Herbert! Herbert, das ist Ihr Jemand. Guten Tag, haben Sie schon gewählt? Jo, die AfD. Herbert! Ich hätte denn gerne die 68, aber mit Schaf. Also, wir haben knusprige Ente, Huhn, Lind oder Schwein. Leider kein Schaf. Aber ihr habt doch sonst alles. Dackel, Schimpansen und Juchteltiere. Herbert, für mich bitte zweifach gedämpfte Nudeln mit Gemüse. Oder Klapperschlange. Herbert. Und ich hätte gerne die 32B Englisch. Die 32B? Yes. Und zu trinken? Also für mir ein vegetarisches Bier. Einen abgekochten Kamelletee, bitte. Und ich hätte gerne ein stilles Wasser mit Kohlensäure. Sehr wohl. Darf ich Ihnen nun wieder die Speisekarten abnehmen? Mach da, was mir noch infällt. Wie hieß Judith auf Deutsch? Du tatest. Und du tust? Das nennt sich denn You Do. Oh, Herbert, der war schlecht. Ah, da kommt ja schon unsere Bestellung. So, bitte sehr, ein Biel, ein Kamillentee und ein Wassel. Dann einmal zweifach gedämpfte Nudeln. Für mich. Und die 32B. Für mich. Guten Appetit. Ja, und Icke? Sie hatten keine Speise bestellt, mein Hell. Was können Sie mir denn auf die Schnelle empfehlen? Herbert, nimm doch passend zu deiner Figur eine Frühlingsrolle. Du alle Schrippe, du. Ach, Herbert. Ach, Herbert. Ach, Hellbelt. The universe said we gotta hold on tight. Stand shoulder to shoulder, nothing we can't fight. Through troubled times, if we do what's right, let's rock this planet of ours and unite. And listen to the radio. Turn up the power of music. Listen to the radio. It's the one thing we'll never lose it. And even though the rain might fall, the world will keep on turning if we all believe. Music's all that we need. If everyone plays with no devil in sight, well, I'll have the keys to make a magical ride. So turn up the sound, let's make love collide. Mother Earth is always on our side. And listen to the radio. Turn up the power of music. Listen to the radio. It's the one thing we'll never lose it. Even though the rain. like a fool, got fed up with the hair. The music we played was heading nowhere. And the paper thin formula really taken its toll. That's why I fell out of love with rock and roll. Then they all became clones to Seattle's new way. Dowdy and shoeless with no good to say. Sie schalten jetzt sofort um zur Musik aus Flinger Nord. Aber, sie werden auch schon nicht bis 1000 zählen, wenn ich das nicht tue. Ja, so weiter! Herbert Strzelski, wo steckt ihr denn wieder? Na, hier im Arbeitszimmer, Olle. Guten Tag, gnädige Frau. Herbert, wie sieht es denn hier wieder aus? Martha, die Ökobewegung schaltet unaufhörlich fort und nach E10 gibt es jetzt aus dem Haus Schrapnell die nächste Revolution. Tofu aus After Eight? Nee. Tofu mit Reiszweckengeschmack? Ganz falsch, gnädige Frau. Vegane Kondome. Vegane Kondome? Aber Kondome sind doch schon pflanzliche Produkte. Außerdem habe ich schon von veganen Kondomen gelesen. Aber nicht aus nachhaltiger Produktion, gnädige Frau. Mach da, und jetzt kommt unser Jummibaum ins Spiel. Herr Herbert, du spinnst. Wie viele Menschen aus Flinger Nord wollten nicht schon ihren alten Gummibaum entsorgen? Der Gummibaum, da ist der Name doch schon Programm. Ah? Martha, wir liefern jetzt den ersten Gummibaum mit einer Gratispackung Kirschmarmelade von Jawohl. Kirschmarmelade? Etwa die aus dem Kühlschrank, die schon offen ist? Herbert, es kann gut sein, dass das Haltbarkeitsdatum da schon abgelaufen ist. Martha, die Challenge. Schrapnells, Jummis mit allem Pipapo und die Werbebotschaft dazu. Vegani-Gummis auf Wunsch auch mit Sushi-Geschmack. Herbert, was war das denn? Nicht alle. Sushi-Geschmack. Herbert! So, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Ja, wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ja, ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt. Doch, immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden wieder mal übertragen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und immer daran denken, was gut ist, kommt wieder. Ach, I say yes, bye. Home, it's where your broken heart is, innocence departed, fed by the fear now. It's when you face the music, history refused it, led by the tears. Oh, all of this is now, all of this is now, all of this is now. Oh, innocence is now, innocence is now, innocence is now. Devils will rain, devils will rain, devils.